Lera, lera, lera, lera, lera, lera, lera, lera, lera, lera, lera, Hosen. Lera, lera, lera, lera, lera, lera, lera, lera, lera, lera, lera, Hosen. Egal ob Après-Ski oder Oktoberfest, am geilsten ist es doch, wenn du besoffen bist. Im fashion Beinkleid aus purem Leder läuft es noch mal so gut, das trägt dir jeder. Lera, lera, lera, lera, lera, lera, lera, lera, lera, lera, lera, Hosen. Lera, lera, lera, lera, lera, lera, lera, lera, lera, lera, lera, Hosen. Mit Bier aus dem Hahn oder aus Dosen, wir saufen in Lederhosen. Lera, lera, lera, lera, lera, lera, lera, lera, lera, lera, lera, Hosen. Das hier ist Lera, lera.